Deutschlandfunk. Ein Uhr, die Nachrichten. Libyen will nach amerikanischen und britischen Angaben seine Programme zur Herstellung von Massenvernichtungswaffen aufgeben. US-Präsident Bush teilte in Washington mit, die Regierung in Tripolis werde internationale Inspekteure ins Land lassen, die die Zerstörung der Waffen ohne Vorbedingung überwachen könnten. Nach 9-monatigen Verhandlungen mit den USA und Großbritannien habe sich Tripolis bereit erklärt, seine Rüstungsprogramme aus, wie es hieß, freien Stücken aufzugeben. Premierminister Blair ergänzte in London, das nordafrikanische Land habe weiter zugesagt, die Reichweite seiner Raketen auf 300 Kilometer zu begrenzen. Blair nannte die Entscheidung von Staatschef Gaddafi mutig und historisch. Der Schritt berechtige das Land, wieder Teil der internationalen Staatengemeinschaft zu werden. Der britische Premier äußerte zudem die Hoffnung, dass nun auch andere Länder wie der Iran und Nordkorea dem Beispiel Libyens folgten. Die US-Regierung hat Israelis und Palästinenser aufgerufen, möglichst rasch und ohne Vorbedingungen Gespräche über die Umsetzung des internationalen Friedensplans aufzunehmen. Den Palästinensern dürfe keine Lösung aufgezwungen werden, sagte Regierungssprecher McCallum in Washington. Zugleich kritisierte er die Ankündigung des israelischen Ministerpräsidenten Sharon, den Bau des umstrittenen Sperrzauns zu beschleunigen. Der Verlauf der Sperranlage dürfe auch nicht dazu führen, dass die Schaffung eines lebensfähigen palästinensischen Staates unmöglich werde, betonte McCallum. Er lobte jedoch Sharons Bekenntnis zum Friedensplan und seine Zusage, keine weiteren Siedlungen zu bauen. Sharon wolle nur dann einseitig handeln, wenn es keine Fortschritte im Friedensprozess gebe. Die Regierung in Washington hält die Entscheidung eines amerikanischen Gerichts zu den Gefangenen auf dem US-Militärstützpunkt Guantanamo auf Kuba für unbegründet. Ein Sprecher des Weißen Hauses erklärte, nach langjähriger Rechtsauffassung des obersten Bundesgerichts dürften US-Gerichte nicht über im Ausland festgehaltene Menschen urteilen, die nicht amerikanischer Nationalität seien. Ein Berufungsgericht in San Francisco hatte entschieden, dass den rund 660 mutmaßlichen Taliban- und Al-Qaida-Kämpfern in Guantanamo ein rechtlicher Beistand zustehe und sie ohne Anklage nicht unbefristet inhaftiert bleiben dürften. Nach den Abstimmungen in Bundestag und Bundesrat kann das Reformpaket zu Steuern und Arbeitsmarkt in Kraft treten. Unter anderem beschlossen Parlament und Länderkammer in Berlin, Teile der dritten Steuerreformstufe vorzuziehen. Damit werden die Bürger im kommenden Jahr um rund 15 Milliarden Euro entlastet. Zustimmung gab es zudem für eine Lockerung des Kündigungsschutzes und eine kürzere Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes. Auch die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe sowie verschärfte Zumutbarkeitsregelungen für Langzeitarbeitslose wurden gebilligt. Die meisten Maßnahmen sollen bereits Anfang nächsten Jahres umgesetzt werden. Wort des Jahres ist die Formulierung »das alte Europa«. Der von US-Verteidigungsminister Rumsfeld polemisch gemeinte Begriff habe sich zu einem Ausdruck für ein neu gewonnenes positives Selbstverständnis Europas gewandelt, begründete die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden die Entscheidung. Auf die Plätze 2 und 3 kamen Agenda 2010 und Reformstreit. Weltmeisterin Silke Otto aus Oberwiesenthal hat den Rodelweltcup in Lake Placid gewonnen. Mit 38 Hundertstel Sekunden Vorsprung nach dem zweiten Lauf verwies sie ihre Teamkollegin Silke Kraushaar auf Platz 2. Dritte wurde Barbara Niedernhuber. Das Wetter? Nachts stark bewölkt, nur örtlich Wolkenlücken. Im Norden sowie im Südosten etwas Regen, in Ostbayern Glatteisgefahr. Abkühlung auf Temperaturen zwischen 6 Grad im Westen und minus 3 Grad im Südosten. Am Tage meist bewölkt, örtlich auch trüb und vereinzelt etwas Regen. Gegen Abend im Westen und Nordwesten verstärkter Regen. Nur im Alpenraum etwas Sonnenschein, zwischen 2 Grad an der Donau und 10 Grad im Rheinland. Nachmittags im Westen und Norden stark auffrischender Südwestwind. Die Aussichten: am Sonntag nach Durchzug eines Regengebiets bei wechselnder Bewölkung Schauer, im Bergland später als Schnee, dazu Sturmböen. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 2 Uhr. Deutschlandfunk 1:05 Uhr, die Verkehrslage. Vorsicht auf der A2 Dortmund-Hannover zwischen Hamm-Üntrop und Beckum, Gefahr durch einen LKW-Reifen auf der Fahrbahn. Und A5 Frankfurt Richtung Kassel zwischen Gambacher Kreuz und Fernwald, 3 Kilometer Stau. Deutschlandfunk, Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp 2 Stunden mit Musik von Vinylschallplatten. Im ersten Teil des Vinylreports gibt's ausschließlich die kleinen Singles mit 45 Umdrehungen pro Minute. In der zweiten Stunde ab 2.05 Uhr dann Musik von alten und neuen LPs. Am Mikrofon ist Michael Frank. Barbie sehr, oh so sehr. Ich liebe meine Barbie mehr, noch viel mehr als alles andere auf der Welt, weil sie mir so gut gefällt und weil ich von ihr nie verlassen werde, weil ich von ihr nie verlassen werde. Ich liebe meine Barbie sehr, oh so, so sehr. Ich liebe meine Barbie mehr, noch viel mehr als alles andere auf der Welt, weil sie mir so gut gefällt und weil ich von ihr nie verlassen werde, weil ich von ihr nie verlassen werde. Fast allgegenwärtige Puppe, Barbie-Hymne, für Barbie und Ken heißt dieser Song, komponiert und vorgetragen von Harald Sack-Ziegler. Mit Ken ist in diesem Fall nicht nur Barbies männliches Gegenüber gemeint, statt Ken mit K-E steht auf der Hülle Ken mit C-A. So findet sich denn auf der anderen Seite von Harald Sack-Zieglers Barbie-Hymne eine Nummer von der Kölner Band Ken, die nur auf dieser 7-Inch-Single zu haben ist. Die Nummer gibt's gleich, hier aber erstmal etwas Infotainment. Es geht um den Erfinder der Wäscheklammer. Pince à linge heißt das nützliche Haushaltsutensil auf Französisch. Das Ensemble, das die Fortbildung betreibt, nennt sich die Vier Bärtigen, Les Quatre Barbus. Hier sind sie also mit Pince à linge. La pince à linge. La pince à linge. Lapin, lapin, lapin, lapin, lapin sauvage. Lapin, lapin, lapin, lapin, lapin sauvage. Lapin sauvage, lapin sauvage, lapin sauvage, lapin sauvage, lapin lapin sauvage. Lapin sauvage. Lapin sauvage fut inventé en 1887 par un nommé, par un nommé Jérémy Victor Hoptebec, fils de son père et de sa mère. Neveu de son oncle et de sa tante, et petit-fils de son grand-père, frère de sa sœur et frère de lait d'un marchand de beurre. la belle histoire. Déjà quand il était enfant, il montrait à tous les passants son curieux esprit compétent. Il inventait des appareils pour épépiner les groseilles, des muselières pour les fourmis. Et bien qu'il fût encore petit, c'était un mec hop de bec. C'était un mec, un drôle de mec, un fameux mec. Et de Lubec jusqu'à la Mecque, il n'y avait qu'un si chouette mec, Jérémy Vic, ton hop de bec. Das, was da war, Musik von einer 7-Inch-EP, einer Platte, die sich mit 45 Umdrehungen pro Minute dreht und 4 statt 2 Stücke enthält. Eine im Vergleich zur Single eben Extended-Play-Scheibe. Datiert ist diese EP leider nicht, aber dem Cover nach muss sie Anfang der 60er Jahre herausgebracht worden sein. Das grandiose Gesangsquartett, das gerade zu hören war, heißt Les Quatre Barbus, die 4 Bärtigen. Ihre EP bietet 4 inspirierte Coverversionen von Classic Evergreens. Die 5. Sinfonie von Beethoven wurde gerade zu einem Lied über die Wäscheklammer und ihren Erfinder umgemodelt. Die Ouvertüre von Rossinis Barbier von Sevilla wird ebenso schön serviert und noch 2 Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart. Ein Glücksgriff von einem Pariser Flohmarkt, Les Quatre Barbus. Hier ist noch eine Coverversion. Sie besingt Rudolf, das rotnasige Rentier, und der, der hier Weihnachten vorfeiert, wurde am Donnerstag dieser Woche 60 Jahre alt. Möge er noch lange Gitarre spielen und singen. Run, run, Rudolph! Keith Richards mit einem Song aus dem Repertoire seines Idols Chuck Berry, Run Rudolph Run. Die Nummer erschien nie auf einer LP. Meines Wissens ist sie die erste Soloplatte von Keith Richards, diese Single. Auf der anderen Seite ist eine Version von Jimmy Cliffs Reggae-Klassiker The Harder They Come. Run, Rudolph, Run und The Harder They Come von Keith Richards erschienen 1979 auf einer 7-Inch-Single. Nur Musik von solchen 7-Inch-Singles gibt's heute in der ersten Soundcheck-Stunde vom Deutschlandfunk. Hughes war das mit ihrer Coverversion der Doors-Nummer Light My Fire. Das Label, das hierzulande diese Single veröffentlichte, war Polydor. Ende 1968, Anfang 69 war das. Ich hatte bis zum Sommer dieses Jahres noch nie von Retta Hughes gehört. Ihre Single fiel mir in einem Karton mit vielen anderen alten Singles zu. Aus einer anderen Schenkung kommt die nächste 45er-Platte. Großorchestrale Liebeslieder mit Beat-Kombo waren das Metier, in dem The Love Affair Ende der 60er Jahre Erfolge feierten. Auf der B-Seite von Singles zeigte sich aber manchmal eine ganz andere Seite dieser Bands. Auch bei The Love Affair war das so. Hier ist die B-Seite ihrer Single One Road, Let Me Know heißt die B-Seite. We'll be right back. going by me to the dark part of my mind. To the dark part of my mind. Das war ein Ausflug ins Land der B-Seiten. Los ging die Single-Trilogie mit The Love Affair aus England. Let Me Know heißt deren Nummer. Und danach gab's eine US-Band aus dem Produktionspool von Cazenuts and Cats. Das Team Cazenuts and Cats, Ende der 60er Jahre, agierten sie mit diversen Acts erfolgreich. Mit The Ohio Express oder 1910 Fruit Gum Company. Wegen der Leichtgewichtigkeit dieser Songs wurde für diesen Unterhaltungsstil der Begriff Bubblegum Music geprägt. Die Band aus dem Stall von Cazenuts Cats, die als zweite gerade aufspielten, heißt Crazy Elephant. Die A-Seite der Single war 1969 ein Hit, Gimme Gimme Good Lovin', eine Lieblingsnummer von Lou Reed. Auf der B-Seite bekam der geneigte Hörer oder die geneigte Hörerin andere Kost serviert. Dark Part of My Mind heißt die Nummer, wie gesagt, veröffentlicht 1969 als B-Seite von Gimme Gimme Good Lovin'. Zum Schluss gab es noch eine Band aus Kanada, Frigid Pink, einigen vielleicht noch mit ihrem Brachial-Hit House of the Rising Sun in Erinnerung. Das war gerade die B-Seite ihrer Single Sing a Song for Freedom aus dem Jahr 1970. Der Titel auf der B-Seite heißt End of the Line. Thank you. The Small Faces steht auf dem Cover dieser Single. Tatsächlich war die Besetzung aber schon die mit Rod Stewart und Ron Wood. Aus der frühen Phase der Faces kam dieser Song also, Flying heißt er, komponiert von Rod Stewart, Ron Wood und Johnny Lane und veröffentlicht damals als Single. Als die Nummer 1970 auf dem ersten Album der Band erschien, stand dann auch nicht mehr Small Faces auf dem Cover, sondern nur noch Faces. Auch diese Musik wurde 1970 auf einer Single veröffentlicht. Comes back to blend again. And with the death of the sun, night and blackness become one. Blackness being you, peeping through the red, the white, and the blue. Dreaming of boss black civilization that once flourished and grew. Hey, wake up, niggas, are y'all through? Drowning in a puddle of the white man's spit as you pause for some draws in the midst of shit and ain't got nothing to save your funky ass with. You cool fool. Round midnight, rapping about how the Big Apple is out of sight. You ain't never had a bite. Who are you fooling? Me, you. Wake up, niggas, and you all. And uptown, two roaches are drowning in each other's piss. And downtown, interracial lovers secretly kiss. While junkies are dreaming of total bliss. Somewhere in the atmosphere, far away from here. Beyond realms of white dimensions, guided by suppressed intentions. As their cries go unrecognized, except by their keeper, the Grim Reaper. Say, be a carnage, shout as the lights go out, cause you ain't paid the electric bill, and the rats and the roaches move on into the kill, as your lips struggle to drain that last drop from the wine bottle, and you roll snake eyes, never realizing that you blew. Wake up, niggas, or you're all through, sitting in the corner with your mind tied to your behind. Niggas anonymous, never knowing which way you're going. Pimping off life, turning tricks to slick dicks with candy asses. All masters will be hell tomorrow morning for the late great black man. You niggas understand? Up against the wall, black male informers. I'll blow you away, and you'll never live to see the light of day. And a nice stick, it glides gracefully upside your head. That's right, brothers and sisters, you. Mick Jagger singt auf der A-Seite dieser Single den Song Memo from Turner aus dem 68 gedrehten, ziemlich gemeinen Film Performance. Die B-Seite der Jagger-Single ist auch Teil des Performance-Soundtracks. Natural Magic steht da als Titel auf dem Etikett der Single. Als Komponist ist der Produzent Jack Nitzsche angegeben und die Interpreten sind kurioserweise ein Orchestra conducted by Randy Newman. Dasselbe Ensemble samt Dirigent sollte laut Etikett der Single auch Mick Jagger begleitet haben. Alles Humbug natürlich. Auf der B-Seite, das waren gerade The Last Poets mit Wake Up Nigger, einer bösen Abrechnung mit der scheinbaren oder tatsächlichen politischen Passivität der schwarzen Community. Wake Up Niggers erschien 1970 als B-Seite der Decca-Single Memo from Turner von Mick Jagger. Die nächste Musik kommt von einer bunten Single, deren Rand gezackt ist wie ein Sägeblatt. Thank you. Es waren gerade zwei rare Tracks der Kölner Band Can, zu haben, meines Wissens, nur auf zwei 7-Inch-Singles. Gerade eben, es war die B-Seite der Single mit dem Hit aus dem Durbridge-TV-Krimi Das Messer. Spoon ist also auf der A-Seite dieser Can-Single zu hören und die B-Seite heißt Chicago Maru 10. 1971 erschien die Platte, innerhalb eines Jahres verkauften sich 200.000 Stück davon. Bei der Band war damals noch der Sänger Damo Suzuki. Die Nummer davor war auch von Can, allerdings einer späteren Version der Band mit Roscoe G am Bass und Rebop Kwakuba Percussion. Serpentine heißt der rare Track, erschien auf einer Seite einer Single des Labels Musical Tragedies. Auf der anderen Seite ist die Barbie-Hymne von Harald Sack-Ziegler. Und diese Vinyl-Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk geht weiter mit Musik aus England. Seite einer Single mit Charts-Erfolg. Sie wurde in England aufgenommen 1972 und die B-Seite war das von Lieutenant Pigeons Hit Moldy Old Dough. Die minimale B-Seite trägt den Titel The Villain. Lauter Musik von kleinen Singles gibt's heute Nacht in der ersten Soundcheck-Stunde vom Deutschlandfunk. An dieser Stelle des Programms ist es jetzt wieder einmal Zeit für das Spiel Erkennen Sie die Melodie? Wobei es diesmal nicht so leicht ist, die Melodie wird nämlich gar nicht gespielt, aber die Begleitakkorde verraten die Lösung doch. Thank you. war die instrumentale B-Seite einer Single von Ken Booth. Dasselbe Stück wie auf der A-Seite, minus Melodie und Gesang, aber mit viel Bass, Echo und Pausen. Eine Dub-Version also. Sandy Shaw's Puppet on a String war das gerade. Ken and the Soul Vendors sind als Interpreten der Dub-Version angegeben. Hier ist noch mehr Dub aus Jamaika von einer B-Seite einer 7-Inch-Single. Mit Augustus Pablo alias Horace Swarby von einer Single, die in Jamaika gepresst worden ist. Ja Can Solve It heißt die Dub-Version. Das Original auf der anderen Single-Seite trägt den Titel Pablo meets Mr. Basie. Auch die letzte Nummer in der ersten Vinylstunde vom Deutschlandfunk ist ein Instrumental und eine B-Seite. 1981 wurde sie produziert und damals nur auf dieser B-Seite veröffentlicht. Flexible Strategies, die Rückseite des Police-Hits Invisible Sun. The Police mit Flexible Strategies.